Abschnitt 29 aus Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Poetarkos. Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 2 von Fridtjof Nansen, übersetzt von Mathilde Mann, Kapitel 31. Abermals auf dem Wege nach dem Inlandseise. Umiarsuit, Schiff, Schiff, die Heimreise. Wir hatten uns lange mit dem Gedanken getragen, wenn der Frühling kommen würde, eine Schneeschuhtour über das Inlandseis zu unternehmen, um zu untersuchen, ob diese Jahreszeit nicht die geeignetste zur Befahrung der äußeren Teile des Eises sei. Nach allem, was wir schon im September gesehen hatten, schien es, als ob alle Spalten und Risse im Laufe des Winters durch starke Schneefälle und anhaltende Winde ausgefüllt und geebnet werden müssten. Ich war deswegen der Ansicht, dass zukünftige Schiffsexpeditionen, deren Zweck es ist, den äußeren Rand des Inlandseises zu untersuchen, hauptsächlich die Monate April, Mai und vielleicht auch die erste Hälfte des Juni benutzen müssen. Man wird da sicher verhältnismäßig leicht die meisten Stellen des äußeren Inlandseises befahren können, ohne im Wesentlichen von den vielen Unebenheiten und Spalten gehindert zu werden, die später im Jahr bloßgelegt werden und die durch die Wirkung der Sonne und das Schmelzen des Schnees entstehen. Wenn man zu einer solchen Untersuchung ein eigens dazu eingerichtetes Schneesegelboot benutzte, das sicher große Vorteile bieten würde, so wäre ebenfalls der Frühling und der Vorsommer die günstigste Zeit, da alsdann außer einer guten Schlittenbahn auch noch der Wind zustatten käme. Möglicherweise könnte man mit einem solchen Fahrzeug ohne große Schwierigkeit den ganzen Rand des Inlandseises von dem südlichen Teil bis nach Norden hinauf, ja, vielleicht auch selbst die nördliche Spitze besegeln. Da lag es denn für mich sehr nahe, als der Frühling herankam, einen Ausflug auf das Inlandseis zu machen. Es erschien mir von größtem Interesse, gerade die Strecke zu untersuchen, auf der wir heruntergekommen waren, um zu sehen, welche Veränderungen dort im Laufe des Winters vor sich gegangen waren. Da man in der Kolonie das Schiff, das uns nach Hause bringen sollte, schon vom 1. April an erwarten zu können glaubte, durften wir uns freilich nicht allzu weit entfernen. Einige von uns beschlossen deswegen im März einen Versuch zu machen, obwohl es etwas früh war, um auf eine wirkliche Ausbeute rechnen zu können. Die Ausrüstung, die sich auftreiben ließ, war übrigens nach mehr als einer Richtung hin höchst mangelhaft. Alles, was wir bekommen konnten, beschränkte sich auf gedörrte Angmaxets, hartes Brot und Butter. Von dem zum Schmelzen des Schnees erforderlichen Spiritus hatten wir nur sehr wenig. Am 21. März fuhren Sverdrup und Christiansen in einem Boot, ich selber aber in meinem Kajak in den Amaralik-Fjord hinein. Wir erreichten Kassigianguit, wo wir, ehe wir uns auf das Inlandseis begaben, einige Rentiere zur Vermehrung unseres Proviants zu erlegen hofften. Hier wurden wir indessen 5 Tage durch Schneesturm und Tauwetter aufgehalten. Wir lagen den größten Teil des Tages im Zelt und lebten von unseren Angmaxets und Schiffsbrot mit Butter, während der nasse, alles durchweichende Schnee sich auf uns legte und Eis und Schnee runter und schmolzen. Die letzten Tage wohnten wir buchstäblich in einer Wasserlache. Und da der Schlafsack, in dem wir alle drei lagen, ziemlich feucht war, untersuchten wir ihn und fanden, dass sich mehrere Zoll Wasser darin befanden, besonders unter denjenigen Körperteilen, die, wenn man auf dem Rücken liegt, hauptsächlich mit der Unterlage in Berührung kommen. Wir konnten das Wasser mit den Händen herausschöpfen, es half uns aber nicht viel, denn es war sofort wieder da. Sverdrup meinte, unser Zeltleben auf dem Inlandseise sei im Vergleich hier mit der reinen Genuss gewesen. Als gegen Ende des Monats die Zeit heranrückte, wonach der allgemeinen Ansicht das Schiff erwartet werden konnte, hatte es keinen Zweck, unseren Ausflug noch in die Länge zu ziehen. So begaben wir uns denn am 28. März nach Kotto zurück. Am selben Tage, an welchem wir diesen Ausflug antraten, ruderten Dietrichson und Balto in ihren Kajaks in den Katopsfjord hinein, wo sie die Wohnplätze Sardlok, Kornok, Manak und Krosak besuchten. Sie kehrten erst einige Tage nach uns wieder heim, als sie sich auf dem Rückwege am letzten Tag ihres Ausflugs unterhalb des Sattels befanden, rief Balto plötzlich Dietrichson zu, dass er an Land gehen müsse, sein Kajak lecke und sei halb mit Wasser ausgefüllt. Dietrichson erwiderte, das könne ihm gar nicht nützen, das Land sei so steil, dass sie nirgends landen könnten, sie müssten weiter rudern, vielleicht würde das Ufer allmählich flacher. Da antwortete Balto mit kläglicher Stimme, ja, dann muss ich elend zugrunde gehen. Indessen ruderten sie, was das Zeug halten wollte, und bald darauf kamen sie an einige Steine, auf die Balto hinaufkriechen konnte, so dass es ihnen gelang, seinen Kajak zu entleeren. Auf dem Boden befand sich ein Loch. Sie hatten aber nichts anderes zum Verstopfen desselben als einen Handschuh und ein wenig Butter. Dies genügte jedoch, und sie konnten ihren Weg fortsetzen. Einige Zeit später wurden sie plötzlich von einem heftigen Sturm überfallen. Zum Glück befanden sie sich an einer Stelle, wo sie landen konnten. Wäre der Sturm ein wenig früher oder später gekommen, so ist es sehr zweifelhaft, wie sie davongekommen wären, denn da war kein Zufluchtsort und in dem Unwetter hätten sie sich wohl schwerlich auf der See halten können. An demselben Tage verunglückte ein Grönländer bei Umanak. Sie mussten nun volle 7 Stunden auf dem schmalen Felsvorsprung liegen bleiben, wo sie gelandet waren. Am Abend legte der Sturm sich ein wenig und sie kamen wohlbehalten nach Katup zurück, wo sie mit Jubel von den Grönländern begrüßt wurden, die es für eine gute Leistung erklärten, an dem Tag hinauszurudern. Sie selber hatten es nicht gewagt. Als ich ungefähr eine Woche in Katup gewesen war, ohne dass ich eine Spur von dem vielbesprochenen Schiff zeigte, beschloss ich, einen neuen Versuch zu machen, auf das Inlandseis zu gelangen, und begab mich zu dem Zweck am 4. April mit Aparavigaksuak, dem großen Abraham, einem alten, bekannten Kajakruderer aus Kangek, in meinem Kajak in den Katopsfjord hinein. Am selben Tage erreichten wir Kornok, das 8 Meilen von Katop entfernt liegt, und am nächsten Morgen setzte ich in Begleitung von 2 Kajakmännern, Karl und Lasarak, meine Reise über den Fjord nach Uyaraksuit fort, wo ich auf das Inlandseis zu gehen gedachte. Da das Ende des Fjords mit Eis bedeckt war, gingen wir in die Bucht bei Kanguisiak, zogen die Kajaks ans Land, schnallten die Schneeschuhe an und liefen an das Ende dieser Bucht, die gleichfalls mit Eis bedeckt war, dann begaben wir uns über Land nach dem Katopsfjord. Hier angelangt, schlugen wir unser Zelt auf, das wir ebenso wie den notwendigsten Proviant mitgenommen hatten. Unser Vorrat war jedoch lange nicht ausreichend, deswegen mussten wir Schneehühner schießen, die auf Art der Eskimos roh verzehrt wurden und die in dieser bequemen Gestalt wirklich vorzüglich schmeckten, nur muss man sie, bevor man sie verzehrt, kalt werden lassen. Eines Tages, als ich sehr hungrig war, versuchte ich es, ein Schneehuhn, unmittelbar nachdem es geschossen war, zu verzehren. Es hatte aber einen eigentümlichen Geschmack, und das Fleisch zitterte förmlich zwischen den Zähnen. Ich stand sofort von dem Versuch ab und habe ihn seither nicht wiederholt. Am nächsten Tage, 6. April, liefen wir auf Schneeschuhen weiter über den Fjord auf den Uyaraksuik-Fjord zu. In der Mitte dieses Fjords angelangt, gewahrte ich indessen von einem Berge aus, den ich bei der Verfolgung einiger Schneehühner erklommen hatte, dass die ganz innere Seite des Fjords offen war, so dass wir dort unmöglich würden landen können. Der Bach, der unter dem Inlandseise hervorbricht, ergoss sich hier in den Fjord. Um das Inlandseis zu erreichen, Würde es notwendig sein, bei Ivisartok auf der Ostseite des Fjords zu landen, aber dann würden wir mindestens 2 Tage brauchen, um bis an den Rand des Eises zu gelangen. Und da ich es nicht für richtig hielt, mich wegen des zu erwartenden Schiffes so weit zu entfernen, so blieb mir nichts anderes übrig, als abermals umzuwenden. Dieses Mal war die Ausbeute aber doch ein wenig ergiebiger als das letzte Mal, denn wenn ich auch das Inlandseis nicht dort erreicht hatte, wo ich es zu erreichen wünschte, so hatte ich doch den Gletscher gesehen, der sich zwischen Ivisartok und Nunatarsuaq hinausschiebt. Es zeigte sich indessen, dass dieser Gletscher nicht so sehr mit Schnee bedeckt war, wie ich es erwartet hatte, und das Eis sah beinahe so blau und zerklüftet aus wie gewöhnlich. Auch ringsumher auf dem Lande war die Schneemenge auffallend klein. Auf weiten Strecken guckte das bloße Land hervor, und der Unterschied mit Katop war auffallend. Offenbar haben die hohen Berge draußen und weiter im Süden das Eindringen der Feuchtigkeit verhindert. Die Veränderung, welche mit der Oberfläche des Inlandseises im Laufe des Winters vorgegangen war, mochte daher gar nicht so groß sein, wie ich es angenommen hatte. Wenigstens nicht dort, wo sich ein breites Außenland vor dem Eise befindet, so wie es an diesem Teil der Küste der Fall ist. Das Außenland nimmt nämlich einen großen Teil des Schnees fort. Eine andere Ausbeute bestand in der Wahrnehmung der Wassermassen, welche der Fluss aus dem Inlandseise dem Fjord selbst im Winter zuführt. Es war noch nicht so warm gewesen, dass ein Schmelzen im Außenlande stattgefunden haben konnte, nicht einmal in Katop. Es ist eine bekannte Sache, dass es drinnen am Inlandseis immer bedeutend kälter ist als außerhalb dessen, und welch ein Unterschied zwischen der Wärme der Oberfläche des Inlandseises und derjenigen des Außenlandes herrscht. Das hatten wir bei unserer Reiswanderung gründlich erfahren. Trotz alledem aber hatte der Fluss einen starken Strom, und die Eskimos erzählten, dass selbst mitten im Winter keine Stockung eintrete. Hieraus geht deutlich hervor, dass in den tieferen Schichten des Inlandseises ein von der Temperatur der Oberfläche unabhängiges Schmelzen stattfindet. Welche große Rolle dies im inneren Haushalt der Reisemassen spielen muss, werde ich im Anhang noch eingehender behandeln. Am Abend schlugen wir ein Zelt auf einem Vorgebirge an der Mündung des Ujaraksuit-Fjords auf. Da wir nun keine weitere Eile hatten, richteten wir uns so gemütlich wie möglich ein. Es machte keine Schwierigkeit, eine genügende Grasmenge auf dem aus dem Schnee hervorragenden Landrücken zu sammeln. Hiermit bedeckten wir den ganzen Zeltboden und schufen uns dadurch ein gutes trockenes Lager. Dann wurde Kaffee gekocht und die Eskimos kamen mit einem sehr wohlschmeckenden Gericht zum Vorschein, das in gefrorenem Rotfisch oder Ur bestand, der roh verzehrt wurde. Außerdem verzehrten wir pro Mann mindestens ein Schneehuhn und befanden uns ganz vorzüglich dabei. Wir legten uns in unseren Kleidern schlafen. Die Schlafsäcke hatte ich diesmal nicht mitgenommen, da ich die Last zu schwer fand. Am nächsten Morgen gingen wir über den Fjord zurück. Ich hatte die größte Lust, länger in diesem Eldorado der Jäger zu verweilen, denn das gerade gegenüberliegende Ivisartok und Nunatarsuaq-Land ist wegen seiner guten Rentierjagden berühmt. Außerdem gab es hier auf dem Eise im Fjord viele Seehunde, und wenn man nur genügend Zeit dazu hat, so ist dies eine sehr interessante Jagd. Die alten Norweger wussten wohl, was sie taten, als sie sich hier niederließen. Hier unterm Amerikafjord hat nämlich aller Wahrscheinlichkeit nach der reichste Teil des alten Westerbygd gelegen. Man findet überall zahlreiche Überreste, die darauf hinweisen. Besonders ist Ujeraksuit wegen seiner großen Ruinen bekannt. Als wir über das Land kamen, wo wir bei unserer Ankunft hinabgestiegen waren, fanden wir einen ziemlich steilen Abhang vor. Ich sollte hier die Erfahrung machen, wie mangelhaft es mit dem Schneeschuhlaufen der Grönländer bestellt ist. Sie blieben während der ganzen Zeit zurück, und schließlich musste ich dem einen fast seine gesamte Last abnehmen, damit er nur mitkommen konnte. Als sie an diesen Abhang kamen, besannen sie sich nicht lange, sondern schnallten die Schneeschuhe ab und trugen sie. Nachdem ich unten angelangt war, hatte ich deswegen das Vergnügen, ungefähr eine Stunde auf sie zu warten, während sie sich durch den Schnee hindurchstapften. Und erst als sie das Fjordeis erreichten, wagten sie es, die Schneeschuhe wieder anzuziehen. Einer von ihnen machte allerdings bei einer kleinen Senkung einen Versuch, da er aber sofort fiel, gab er es wieder auf. Auf dem Fjordeise schoss Karl einen Ringseehund, Netzack, der also auch bis an die Kajaks geschleppt werden musste. Endlich am Nachmittag erreichten wir diese. Wir wussten nicht, wie spät es am Tage sei, da der Himmel bedeckt war und niemand von uns eine Uhr hatte. Ich wollte gerne noch am selben Tag nach Cornock kommen, da ich es für möglich hielt, dass die Nachricht von der Ankunft des Schiffes da sei. Obwohl besonders Lassera keine Lust dazu hatte, bestiegen wir dennoch unsere Kajaks. Wir waren indessen noch nicht weit gerudert, als es sich herausstellte, dass es bedeutend später war, als wir geglaubt hatten, es wurde nämlich vollständig dunkel. Draußen im Fjord empfing uns eine steife Westbrise, wodurch die Verhältnisse nicht gebessert wurden. Solange wir an der Küste entlang rudern konnten, ging es doch noch einigermaßen. Aber bei einem Vorgebirge namens Kangersuak mussten wir über den Fjord, um nach Cornock zu kommen. Hier wurde es schlimmer. Der Wind und die Wellen standen hier mit voller Gewalt auf das Land, und in der Finsternis war es keine leichte Sache, die Welle zu sehen und sich vor ihnen in Acht zu nehmen. Wir lagen still und überlegten. Die beiden Grönländer fragten mich, ob ich es mir getraue, weiter zu rudern. Ich wollte mich ungern schwächer zeigen als sie und fragte, ob sie es sich getrauten. Schließlich zogen wir weiter, aber wir sollten gar bald erkennen, dass es kein Kinderspiel war. Besonders für Karl, der den Seehund hinten auf dem Kajak liegen hatte, war es schwer, das Gleichgewicht zu halten. Er rief uns zu, er müsse an Land gehen, um sich seiner Last zu entledigen, aber an ein Landen war nirgends zu denken. Überall bildete das Ufer eine einzige steile Bergwand. Deswegen halfen wir ihm, seinen Seehund ins Wasser zu werfen. Der schleppte ihn nun ein Ende mit, aber es ging zu langsam und wir mussten ihm behilflich sein, das Tier abermals auf den Kajak zu legen. Im Anfang war es ganz dunkel gewesen, dann aber wurde die Wolkenschicht ein wenig lichter, hin und wieder riss der Wind eine Öffnung hinein, so dass der Mond durchkommen konnte. Das war ein großer Vorteil für uns, denn jetzt konnten wir doch die herannahenden Wellen sehen und unseren Weg finden. Es war eine schwere Arbeit, gegen den Wind anzukämpfen, allmählich aber erreichten wir das gegenüberliegende Land. Hier stießen wir indessen auf eine andere Schwierigkeit, nämlich auf Unmengen von treibendem Fjordeis, das uns eine ganze Zeit lang den Weg vollständig versperrte. Erst um 1 Uhr des Nachts kamen wir nach Cornock, wo wir den Einwohnern durch unsere späte Ankunft einen großen Schrecken einjagten. Es war keine Nachricht in Bezug auf das Schiff von Gatop gekommen, und am folgenden Tag reiste ich deswegen nach Umanak, um diesen Ort kennenzulernen, in dem die Herrenhuter Mission eine Kolonie hat, und um den Missionarherrn Heinke zu besuchen, bei dem ich 4 sehr angenehme Tage verlebte. Am 12. April war ich wieder in Cornock. Da es am folgenden Tag regnete, hatte mein Freund Aberavixua keine Lust, nach Katop zu reisen. Während ich fort gewesen war, hatte er sich die Zeit damit vertrieben, in den Häusern zu Cornock und Umanak in Gesellschaften zu gehen. In Erwiderung dieser Gastfreundschaft gab ich am Tage meiner Rückkehr sämtlichen Grönländern in Cornock einen Ball. Um 4 Uhr des Nachmittags begann der Ball. Die Bewirtung bestand aus Kaffee und Schiffsbrot, und wir amüsierten uns bis tief in die Nacht hinein, ganz vorzüglich. Schließlich war ich so müde, dass ich meine Gäste bitten musste, nach Hause zu gehen, damit ich Ruhe bekam. Am folgenden Tage Den 14. April ruderten wir bei verhältnismäßig gutem Wetter nach Kato. Wie schnell man in einem Kajak vorwärts kommen kann, ist daraus zu ersehen, dass wir, obwohl wir während der ersten 3 Stunden die Strömung und während der letzten Stunde eine steife Brise gegen uns hatten, die 8 Meilen doch in 8 Stunden zurücklegten. Und das ist nichts im Vergleich zu der Schnelligkeit, welche ein geübter Kajakruderer erlangen kann. So erzählte mir zum Beispiel Herr Heinke, dass als seine Frau vor mehreren Jahren im Dezember heftig erkrankte, ein Fänger aus Umanak namens Ludwig am Morgen vor Tagesgrauen nach Katop gerudert sei, um Rat von dem Arzt zu holen. Trotz des kurzen Wintertages wäre er aber schon bei Anbruch des Abends wieder zurückgekehrt. Die Entfernung von Umanak bis Katop beträgt 9 Meilen. In der Kolonie hatte man bei unserer Ankunft noch nichts von dem Schiff gehört. Am 15. April hatten wir heftige Schneetreiben und waren uns infolgedessen sämtlich darüber einig, dass das Schiff auch an dem Tage nicht kommen würde. Plötzlich, als wir nach Tisch im Hause des Koloniedirektors bei unserem Café saßen und uns gemütlich mit dem Doktor unterhielten, erschallte die ganze Kolonie von einem einzigen Geheul: »Umiar Suite, Umiar Suite!« Das Schiff, das Schiff. Wir stürzten hinaus, starrten auf das Meer, konnten aber nichts sehen als Schnee. Da ward auf einmal ein dunkler Schatten hoch oben in der Luft sichtbar. Es war das Takelwerk des Hoidbjörnen, der sich bereits dicht vor uns in der Bucht befand. In größter Eile sprang man nun in die Böte und Kajaks, und als wir den Fuß aufs Deck setzten, wurde die norwegische Flagge gehisst und den Norwegern ein donnernder Salut gegeben. Die Mitglieder der Expedition wurden auf das Herzlichste empfangen und beglückwünscht von dem Führer des Hoidbjörnen, Leutnant Garde, dessen Namen bereits häufiger erwähnt worden ist, sowie von den übrigen Europäern, die sich an Bord befanden. Es wurden Grüße aus Europa gebracht und Fragen ausgetauscht, die kein Ende nehmen wollten. Wir feierten sofort ein Fest an Bord des Schiffes, es herrschte Frohsinn und Freude, und erst spät am Abend kehrten wir wieder nach Kathop zurück. So schlug denn endlich die Abschiedsstunde. Ich hatte lange mit Wehmut daran gedacht, jetzt ließ sich der Gedanke nicht mehr zurückdrängen, und nicht ohne Trauer schieden wir von dem Ort und dem Volk, bei dem wir uns so unsagbar wohl befunden hatten. An dem letzten Tage vor unserer Abreise sagte einer meiner besten grönländischen Freunde, in dessen Hause ich viel verkehrt hatte, zu mir: »Nun kehrst du zurück in die große Welt, von der du zu uns gekommen bist. Du triffst dort viel Neues und wirst uns vielleicht bald vergessen. Wir aber können dich niemals vergessen.« Ein paar Tage nachher reisten wir. Und das noch schneebedeckte Katop lächelte uns ein freundliches Lebewohl in der Frühlingssonne zu. Wir standen lange da und schauten zurück, und die Erinnerung an die vielen glücklichen Stunden, die wir dort mit Grönländern und Europäern verlebt hatten, tauchte wieder auf. Gerade als wir im Begriff waren, den Fjord zu verlassen, begegneten uns 3 Kajaks. Es waren die 3 besten Fänger von Katop: Lars, Michael und Jonathan. Sie waren hierher gerudert, um uns die letzte rührende Abschiedssalve aus ihren 3 Büchsen zu geben. Mit vollem Dampf ging es jetzt ins Meer hinaus. Eine Weile sahen wir unsere Freunde noch zwischen den Wellen auf- und abtauchen, dann waren noch sie unseren Blicken entschwunden. Der Bestimmung nach sollte der Hoidbjörnen nördlich nach Sukkertoppen und Ulsteinsborg gehen, ehe er in den Heimweg eintrat. Am nächsten Morgen, 26. April, kamen wir in Sukkertoppen an. Als Beispiel für die Postverhältnisse in Grönland mag erwähnt werden, dass man hier keine Ahnung davon hatte, dass wir den Winter in dem 20 Meilen südlicher gelegenen Katop zugebracht hatten. Nach einem 6-tägigen Aufenthalt in Sukkertoppen mit viel Tanz und Geselligkeit lichteten wir am 3. Mai die Anker, um nordwärts nach Holsteinsborg zu gehen. Auf dem Wege dorthin begegneten wir dem Nordlyset, einer Bark, die ebenfalls der grönländischen Handelskompanie gehört. Sie saß im Eise fest und wir schleppten sie noch am selben Tag nach Sukkertoppen. Am Abend machten wir einen zweiten Versuch, nordwärts zu gelangen, trafen jetzt aber das ganze Meer nach Norden zu mit einer oft 10-zolligen Eisschicht bedeckt, durch die wir nicht vordringen konnten. Da blieb uns denn nichts anderes übrig, als Holsteinsborg aufzugeben und umzuwenden. Am Morgen des 4. Mai ankerten wir zum 3. Mal im Hafen von Sukkertoppen. Am Nachmittag gingen wir in See und sagten nun Grönland zum letzten Male Lebewohl. Als wir am Abend schon eine gute Strecke durch die Davisstraße gekommen waren, fand ich Balto in Gedanken versunken am Schiffsrande stehen. Er blickte nach der Richtung des Landes hin, was jedoch schon längst unseren Blicken entschwunden war. Dietrichson fragte ihn, weshalb er betrübt sei. »Hast du etwas, Sophia, vergessen?« erwiderte er. Wir verbrachten 17 Tage an Bord des Hoyt-Björnen. An dem Kapitän hatten wir eine vorzügliche Gesellschaft. Wohl wenige konnten ein solches Interesse an der Expedition haben wie er. Dank der uns erwiesenen Gastfreundschaft verging die Zeit auf das angenehmste, während wir uns trotz widriger Winde und starken Seegangs der Heimat näherten. Wir werden noch an diese Tage zurückdenken und uns unter anderem der Vormittagsfeste erinnern, wo wir um den Salontisch sitzend den Champagner tranken und das Konfekt aßen, das den Mitgliedern der Expedition aus Europa gesandt worden war. Das war eine andere Kost, als wie sie uns das Inlandseis geboten. Am 21. Mai ankerten wir auf der Innenreede von Kopenhagen. Meine Feder ist zu schwach, um den gastfreien Empfang zu schildern, der uns ins Etatsrat Gamelshause sowie überall in Kopenhagen und in Norwegen zuteil wurde. Ich will auch keinen Versuch machen, dem Leser zu beschreiben, wie viele Toaste ausgebracht wurden und wie viele Erwiderungsreden ich halten musste, wie viel Wein getrunken und wie viele Gerichte bei einer solchen Festlichkeit verzehrt werden mussten. Auch will ich ihn nicht mit der Schilderung der Qualen beschweren, welche eine gewisse Spezies der Menschheit, die sich Interviewer nennt, einem armen Burschen, der sich keines Verbrechens bewusst ist, verursachen kann. Sie zerteilen förmlich unser geistiges Innere unter sich. Es war keine Kleinigkeit, Grönland zu durchqueren, aber es ist mein bitterer Ernst, wenn ich sage, dass es in dieser Beziehung noch weit schlimmer ist, in die Heimat zurückzukehren. Am 30. Mai zogen wir bei dem herrlichsten Wetter in den Christiania fort ein, wo wir von Hunderten von Seglern und einer ganzen Flotte von Dampfschiffen empfangen wurden. Den Tag wird wohl keiner von den Mitgliedern der Expedition jemals vergessen. Selbst auf Rovna machte es einen überwältigenden Eindruck. Als wir uns dem Hafen von Christiania näherten und den Festungswall und alle Brücken ganz schwarz von Menschen sahen, sagte Dietrichson zu Rovna: »Ist es nicht hübsch mit allen den Menschen, Rovna?« »Ja, sehr hübsch, wenn es nur alles Rentiere wären«, erwiderte Rovna. Ende von Abschnitt 29.